Dann legen wir direkt los, auch wenn es auf meiner Uhr noch 2 vor ist, aber das sind ja letzten Endes Details. Also gut, ich begrüße euch alle sehr zur Bufo-Sprechstunde am, ich glaube, heute ist der 27., oder? Wunderbar, dann habe ich das schon mal geschafft. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, herzlich willkommen an den alten und oder neuen Bufo, herzlich willkommen an all die Zuhörer im Kanal und herzlich willkommen an all die, die das jetzt später in der Aufzeichnung hören werden. Zum Punkto Aufzeichnung sehe ich gerade schon 4 Aufzeichnungen laufen. Wir haben das gerade abgeklärt, das heißt, dieser Teil der Orga ist auch durch und damit können wir eigentlich auch sofort reinspringen in die, ja, in die Berichterstattung von Seiten der Bufos. Ich denke, dann erzählt ihr erstmal was. Ich glaube, ich weiß, was ihr am Wochenende gemacht habt, aber vielleicht gibt es ja sonst noch Neuigkeiten. Nee, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das Wochenende schon so das umfassend Wichtige gewesen, was die letzte Zeit passiert ist. Ich würde vielleicht gerne noch mal 2 Sätze oder 2, 3 Sätze zum Bundesparteitag aus meiner Sicht sagen. Erstens ist natürlich super für mich oder für uns vor allen Dingen auch. Upsi, das war merkwürdig. Sprich weiter, ich habe den Utzer jetzt mal kurz stumm gestellt. Jo. Also, was ich sagen wollte, war vielen Dank an alle, die uns mit dem Votum am Bundesparteitag unterstützt haben und gezeigt haben, dass sie mit unserer Arbeit nicht vollkommen unzufrieden sind. Das gibt uns so ein bisschen das Gefühl, dass wir durchaus ein paar Dinge richtig gemacht haben. Was vielleicht noch interessant ist, das ist das mediale Echo des Bundesparteitags. Es gab so ein paar kritische Berichte, die damit geendet haben, dass noch nicht wirklich klar ist, ob wir tatsächlich eine Chance haben, wieder zurückzukommen. Aber ganz, ganz viele Berichte haben einfach nur die Information aufgenommen, dass der Bundesparteitag stattgefunden hat, dass der Vorstand wieder gewählt wurde, dass wir da sind und das sehr, sehr neutral und freundlich formuliert. Also durchaus eine insgesamt positive Berichterstattung. Auch die Tatsache, dass wir in der Tagesschau und in den Tagesthemen ausführlich behandelt wurden, ist durchaus etwas, was uns als Partei im Augenblick sehr gut tut. Was mir in dem Zusammenhang auch noch gefällt, ist, dass wir in fast jedem Bericht auch diese Fokussierung in der Öffentlichkeitsarbeit auf die Themen, von denen ich schon ein paar Mal geredet habe, mit erwähnt haben, sodass das tatsächlich auch ein bisschen in diese Richtung geht. Das heißt, die Menschen lesen nicht nur, die Piraten sind da, sondern sie lesen, die Piraten melden sich zurück und wollen sich um den digitalen Wandel kümmern. Also bekommen mit der Nachricht gleich noch eine wichtige Info verpackt, verknüpft. Also das könnte uns für die kommenden Wahlkämpfe unglaublich helfen. Ansonsten ja, also wie gesagt, das war toll. Es war vor allen Dingen deswegen auch klasse, weil ich unglaublich viele Menschen wieder getroffen habe, die ich in den letzten Monaten mal irgendwo gesehen oder gelesen habe, aber halt keine Möglichkeit hatte, da irgendwie zu plaudern. Und das konnte man am Wochenende mitunter durchaus nachholen. Also so ein Bundesparteitag ist immer eine coole Sache. Jetzt aber genug von mir. Vielleicht möchte ja von meinen Kollegen noch irgendjemand etwas dazu sagen oder was anderes erzählen. Mal los. Ja, bevor ich jetzt halt kurz die Kollegen nochmal frage, ob sie was erzählen möchten, muss gerade mal gucken, wer auch da ist. Bitte von meiner Seite Wortmeldungen, wie ich habe es gerade schon im Mumble-Chat geschrieben, Mikrofon-Wortmeldungen heute bitte kurz in das Pad reinschreiben. Das ist stickerengel.piratenpad.de 315 diesmal. Einfach nur, weil wenn ich das im Mumble-Chat nachverfolgen muss, dann ja, dann rutscht mir sonst wieder was durch und das will man ja nicht. So, andere Bufos, wer ist denn noch da? Möchte was ergänzen? Meldet euch. Carsten ist hier. Na. Erzähl was, wenn du willst. Soll ich mal? Also ich kann mich dem, was Seko da gesagt hat, eigentlich vollumfänglich anschließen. Was ich aber noch sagen möchte, ist ein großes Dankeschön loswerden, was ich in Würzburg nicht mehr geschafft habe, an alle die, die diesen Bundesparteitag ermöglicht haben, entweder im Vorfeld oder während des letzten Wochenendes und nicht zuletzt. Ist auch das für mich eine absolute Motivation, hier das alles weiter voranzutreiben. Vielen, vielen Dank dafür. Gut, sonst noch jemand? Ich mag euch eben kurz was sagen. Ihr habt da unten dran jetzt ein Saalmikrofon, Zuhörer und Podium. Ihr könnt runter wechseln in gewohnte Umgebung, wenn ihr wollt. Dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Oh, das ist. schreibe ich. Hört man uns dann unten auch, wenn wir auf dem Podium unten sind? Also das hast du kurz getestet, oder? Ja, haben wir. Danke. Gut, dann springe ich auch mal kurz runter aufs Podium. Bis in einer Minute. Boah, wenn alle springen, triffst du den Raum nicht. Ja, ich habe es gerade auch 3 Versuche gebraucht. So. Warten wir kurz, bis alle drunten sind, würde ich sagen, sonst hören wir uns wahrscheinlich in Teilen nicht. So, warten wir noch einen Moment ab, bis... Ja, würde ich sagen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die uns oben im Nicht-Zuhörerraum auch hören können. Ich glaube das nicht. So, jetzt müssten wir vollständig sein. Wer will denn noch was auch noch von den Bufos sagen zur letzten Woche oder zum letzten Wochenende? Also ich kann mich Carsten nur anschließen. Vielen Dank für alle, die diesen Parteitag möglich gemacht haben. Ich selber habe nicht annähernd so viel mitgeholfen wie die ganzen Leute, die auf- und abgebaut haben und Catering und die Technik und ja, noch alles. Und ich war am Sonntag so geplättet, dass ich sogar heute noch irgendwie den halben Tag mit Migräne im Bett verbracht habe. Großen Respekt und vielen Dank an euch alle. Gut. So, soweit von den Bufos. Noch jemand? Wenn ich jetzt die nächsten 5 Sekunden sonst von niemandem mehr was höre, gehe ich zur ersten Frage am Mikro. Dann gehen wir zurück zu CC. Wunderbar, ich bedanke mich. Das geht jetzt vorwiegend an Carsten Sabosch als Antragsteller, auch an die Mitdarsteller Stefan Körner, Makuba, Lothar Kraus und nicht Bufo, aber Justiziariat der Malte Sommerfeld. Es geht mir um den Satzungsänderungsantrag SAA 015, die neuen Befangenheitsregeln. Man soll ja, bevor man Handlens Razor anwendet, mal kurz fragen, ob das Vorsatz oder Versehen war. War das Vorsatz oder Versehen, dass der Bundesparteitag jetzt nicht mehr durch Schiedsgerichte kontrolliert werden kann und Anfechtungen direkt vor die ordentlichen Gerichte gehen? Und ist das war das Vorsatz oder ein Versehen, dass Landesparteitage jetzt auf irgendwelche anderen Landesschiedsgerichte verteilt werden müssen und nicht mehr bei den Schiedsgerichten bleiben können, in deren Landesverband der Landesparteitag stattfand? Das ist mir so nicht bewusst. Vielleicht magst du das mal kurz schriftlich zusammenfassen, was du denn da für Argumente hast oder welche Begründungen dahinter sitzen. Und dann werden wir uns das mit Sicherheit anschauen. Also einen Vorsatz liegt da mit Sicherheit nicht vor. Okay, schriftlich zusammengefasst wurde das bei mehrfach auf der Mailingliste Schiedsgerichte-Koordination, wo der Malte, der sich ja auch mutmaßlich mit der Federführung befasste, dieses Antrags auch mehrfach darauf hingewiesen wurde. Mündlich geht es ganz einfach. Paragraph 5 Absatz 1 Nummer 4 verbietet Richtern in Sachen eines Organes, in denen unter anderem sie selbst mit Verweis auf Nummer 1 des Absatzes angehören, eine Ausübung ihres Richteramts, da Richter dem Bundesparteitag per Definition angehören und weil sie gewählt wurden, da ja auch unmittelbar daran teilhaben mussten, bedeutet das, dass der Bundesparteitag ein Organ ist, dem der Richter angehörte. Das heißt, der Richter ist von Amts wegen von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen, wenn es um Bundesparteitage geht. Das finde ich etwas komisch, insbesondere da ja mehrere Volljuristen des Justiziariats drüber geguckt haben und auch von mehreren Schiedsrichtern auf diese Unstimmigkeit im Vorfeld hingewiesen wurden. Wie ich gerade schon sagte, mir ist es so nicht bekannt. Ich nehme das aber klar zur Kenntnis. Die Mailingliste, die du erwähnst, da bin ich kein Mitglied drauf. Deswegen meine Bitte nochmal, wenn du das in irgendeiner Form schriftlich bitte an Vorstand@Piratenpartei ziehen kannst, den Weg kennst du ja, dann nehme ich das mit und dann werden wir das entsprechend prüfen. Und sollte da tatsächlich so etwas in der Form sein, dann werden wir uns das entsprechend anschauen. Okay, eine Nachfrage hätte ich noch, und zwar zum allgemeinen Verständnis. Ich bin ja nun auch selber Schiedsrichter und ich stelle mir jetzt die Frage, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es zu einer ordnungsgemäßen Amtsführung gehört, dass ich nicht selber irgendwelche Befangenheitsgründe mutwillig herbeiführe, bedeutet das, dass ich mich bis zur Satzungsneufassung von meinen Landesparteitagen und auch meiner Kreishauptversammlung fernhalten sollte? Nein. Vielen Dank. So, danke dafür. Dann gucken wir mal kurz. Das Mikro ist leer. Ich habe aber noch zwei Wortmeldungen im Pad. Bauer Jupp und danach der Satch 77. Bauer Jupp, bist du nur da? Bist du? Bitte schön. Ich bin hier. Ich wollte noch, dass ihr direkt daran erinnert, wenn ihr das nächste Mal in einer Falle habt, wie der Michael letztens oder Fehler, ihr werdet einen Fehler machen, ist ja ganz normal, dass ihr euch bitte daran erinnert, bevor ihr irgendwelche Konsequenzen zieht oder irgendwo hingetrieben werdet. Was mit dem Michael passiert ist, nachdem wir den wirklich überzeugt haben, doch zu kandidieren und was für ein Ergebnis er hatte, um dann vielleicht mit der Entscheidung, ist irgendwo nicht mal anzutreten, vielleicht noch mehr schade, als doch anzutreten. Das würde ich da immer dran schön dran erinnert. Das war ja eher ein Statement, eine Frage, von daher glaube ich, kann ich mir fast sparen, die Bufos zu fragen, ob sie dann was dazu sagen wollen. Also sie wollen. Nichtsdestoweniger, der nächste ist der Satch 77, wenn ich das richtig ausspreche. Da ist er, bitteschön, du hast das Wort. Ja, hallo, danke. Erstmal nochmal Glückwunsch an die jetzt neu und wiedergewählten Bundesvorstände. Der Bundesparteitag war schön, aber ich habe noch eine Frage, weil ich habe da was vermisst etwas. Ich habe aber auch schon mit eigenen Personen gesprochen, bloß wollte ich nochmal was wissen vom Bundesvorstand in dem Zusammenhang. Auf der Marina Kassel hat man was gesagt, man stellt das Corporate Design am Bundesparteitag etwas vor. Ich wollte mal nachfragen, wie sieht es aus? Wann kommt da was schlussendlich, was dann auch wirklich mal abgestimmt werden kann und allen vorgestellt werden kann? Man redet hier oft am Bundesparteitag von den Landtagswahlen in Berlin, die etwas später sind als in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Sachsen-Anhalt. Und wir sind gerade in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit den anderen zwei Ländern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, in der Planung und wollen uns da mal wissen, wie kann was aussehen und das vorab. Und unsere Mitglieder wollen das auch wissen. Bis wann kommt da was und wird es so eine Sache, friss oder stirb, wenn dann was da ist, dass man da nicht mehr großartig dann rummachen kann? Ich habe gestern noch kurz mit Paki gesprochen. Der da tatsächlich ein bisschen zerknirscht wirkte, weil es einfach nicht mehr zu schaffen war, die versprochenen Entwürfe tatsächlich bis zum Bundesparteitag fertig zu machen. Das wäre natürlich der schöne Weg gewesen. Der Bundesparteitag hätte die Entwürfe begutachten können und dann einfach sagen können, was eine Mehrheit bekommt und die würden dann halt dann einfach in den nächsten drei Landtagswahlen verwendet. Leider hat es jetzt so nicht funktioniert. Allerdings hat Paki mir versprochen, dass er erstens mit den Verantwortlichen in den drei LVs im Gespräch ist, das heißt, die auch davon in Kenntnis setzt, wann genau jetzt wirklich was fertig wird. Und er hat mir außerdem versprochen, dass es noch maximal 14 Tage dauert, weil er sich der Tatsache bewusst ist, dass die LVs tatsächlich langsam so ein bisschen in Zeitnot kommen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn das so einfach jetzt nicht mehr oder so wenn anders formuliert, wenn es jetzt nicht zeitnah klappen sollte, dann müssen wir uns tatsächlich was anderes überlegen. Er hat mir aber auch noch versprochen, dass es nicht ein Friss oder Stirb ist, sondern dass es mindestens drei Entwürfe geben soll, die eben ein bisschen variieren, um da so ein bisschen Unterschiede zu haben, damit die Leute eben tatsächlich auch eine Auswahl haben. Und es wird auch nicht sein, wo man nicht tatsächlich nochmal drüber gehen kann und Dinge korrigieren kann. Ich gebe aber zu, dass es ein bisschen schade ist, dass es eben zum Bundesparteitag nicht geklappt hat. Das hätte ein besseres Gefühl hinterlassen an der Stelle. So ist das Ganze erst ein bisschen vage für die drauf warten. Gut, dann danke ich dafür. Und vielleicht hat der Paki oder dann auch einer von euch, die Einladung kommt an euch, dann am 27. September Zeit, nach Baden-Württemberg zu kommen und dann auch unseren Mitgliedern mal ein bisschen was drüber zu erzählen, weil wir da echt von Mitgliedern schon einige Anfragen haben. Ich danke trotzdem für die Antwort. Ganz kurz nochmal, der Landesparteitag bei euch ist am 27. September in Reutlingen. 27. September. Okay. Das ist nur Sonntag, kann das sein? Ja, das sind einige, gerade mit Programmparteitag und eben, wie gehen wir dahin, unsere Kampagne. Und es ist halt schade, mit der jetzt nichts kam, weil wir sind jetzt schon gut in Gesprächen mit den anderen zwei Ländern, die am zeitgleich am 13.3. eben die Landtagswahl haben. Bloß irgendwie geht uns Die es Zeit ist. aus, ja genau, die Zeit geht aus. Wir haben nichts, wie wir was Handfestes haben, um weiter zu planen bei manchen Sachen deswegen. Okay, also das Erste, was ich dir jetzt mal ganz kurz sagen kann, ist, dass ich am 27. relativ sicher bei euch bin. Ich habe es mir gerade in den Kalender eingetragen. Und das Zweite ist, ich bleibe dran, okay? Dann danke ich. Gut. Jetzt gucke ich mal, das Saalmikro ist leer. Meines Wissens jetzt auch die Liste im Pad. Dann gehen wir mal zur ersten Frage im Pad. Zeile 52 wäre das dann. Vorweg, Glückwünsche an alle Gewählten nochmal. Wie sieht die Terminplanung für einen zweiten BPT in 2015 aus? Es gibt dazu tatsächlich im Augenblick noch keine Planungen. Es gab allerdings, wenn ich Christus gestern richtig verstanden habe, den Wunsch der drei LVs, die eben im Wahlkampf stehen, dass wir aufgrund der Erfahrungen jetzt aus dem Bundesparteitag in Würzburg möglichst zeitnah oder von einem günstigen Zeitpunkt passend vor ihren Wahlen, also sehr früh im Jahr 2016, einen programmatischen Bundesparteitag eben so machen, dass die davon im Wahlkampf profitieren. Wenn das dazu kommen sollte, dann haben wir natürlich vielleicht, macht es vielleicht keinen großen Sinn, jetzt im Herbst nochmal einen programmatischen Bundesparteitag zu machen, sondern tatsächlich zu sagen, okay, dann machen wir eben 2016 ganz früh ein und dann eben im Sommer dann turnusgemäß den mit den Wahlen. Genauere Planungen gibt es aber, soweit ich weiß, zumindest wurde mir deswegen noch nicht gesprochen, nicht. Gut, ich danke dir. Jetzt sind zwei Leute am Saalmikro. Ich habe gerade nicht geschaut, wer zuerst da war. Ich sag jetzt einfach mal Michael Ebner zuerst, weil er alphabetisch oben steht. Wäre auch der Erste gewesen. Schönen guten Abend alle miteinander. Zunächst einmal plus eins, was Sekur sagt. Zweitens, wir brauchen natürlich auch bei der Orga so einen wenig Vorlauf. Und drittens, ihr könnt schon noch mal alle die Augen offen halten, wo wir günstige Hallen rankriegen. Sie müssen nicht mehr ganz so groß sein, aber sie müssen günstig sein, sonst wird's nichts mit programmatischen Parteitagen. Also in der Liga unter 5.000 Euro für alle Tage. Haltet mal bitte die Augen offen, wo haben wir günstige Hallen? Gut, danke Michael. Übrigens mal kurz von meiner Seite nach, verstehe ich das richtig, dass du auch in Zukunft die Organisation der BPTs wieder übernehmen wirst? Naja, schauen wir mal, ob der Bufo meine Beauftragung verlängert. Das ist ja seine Entscheidung, nicht meine. Zack, schon passiert. Aber du hättest auch prinzipiell Interesse, wäre es auch die Nachfrage gewesen, aber dafür ist jetzt eh wohl zu spät. Na gut, dann The Bug. Ja, zu dem Zeitpunkt für einen möglichen Programmparteitag wäre von mir auch die Anmerkung, nicht zu hastig damit, weil wir müssen am Programm arbeiten. Das ist eine Sache, die sollten wir innerhalb der AGs hier jetzt verschärft angehen, damit wir im nächsten Jahr ein komplettes Wahlprogramm zur Verfügung haben, was wir dann abstimmen können, was gut vorbereitet sein sollte. Also ähnlich wie wir das damals in Bochum und dann in Neumarkt gemacht haben, dass wir halt Blöcke zur Abstimmung gestellt haben, die einem Großteil der Leute vorher schon hinreichend bekannt war. Und da brauchen wir halt etwas Vorlauf. Da bräuchten wir auch Unterstützung vom Bufo auf jeden Fall, um das Ganze zu kommunizieren innerhalb der Partei, damit die Leute es mitbekommen, dass da was läuft in der Richtung und dass alle aufgerufen sind, sich dran zu beteiligen und im Vorfeld halt mitzuarbeiten und damit halt auch die ganzen Diskussionen auf dem Bundesparteitag halt zu reduzieren, die wir sonst haben, wenn halt Sachen da abgestimmt werden, die keiner kennt. Kurze Nachfrage, bevor du verschwindest. War das jetzt ein Plädoyer für einen Bundesparteitag dann tatsächlich lieber im ersten Quartal 2016? Ja, definitiv. Okay, wenn zweiter Punkt, wenn wir was tun sollen oder können, um die programmatische Arbeit irgendwie, wie soll ich sagen, um zur Mitarbeit einzuladen, dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn wir dazu einen Ping bekommen, also irgendwie einen kurzen Text oder irgendetwas, was wir per Mail verschicken können, oder wir können es auch in einem Newsletter mal verpacken oder eine Mail an alle Gliederungen, was auch immer. Also wenn ihr da was habt, dann sagt uns Bescheid, dann können wir entsprechend agieren. Gut, dann tragen wir das so in die Koko und nehmen euch beim Wort. Danke. Verdammt. Okay, danke. Gut. Ich gucke nochmal. Niemand am Saalmikro. Und niemand auf der Rednerliste im Pad. Dann weiter im Text. Zeile 55. Im Rahmen des SLA 001 Fachausschuss für Finanzen, in Klammern Schatzmeisterclub, wurde gestern die Grundversorgung beschlossen. Es gab kritische Stimmen aus der IT, soweit ich die Redner am Mikro zuordnen konnte, über den aktuellen Zustand der IT. Bis wann können wir mit einer Zustandsbeschreibung rechnen? Und Unterpunkt dazu noch, wo hakt es? Wo wird Unterstützung in Form von Mitarbeit benötigt? Was könnte man durch Geld verbessern, sofern das Geld dafür aufzutreiben wäre? Der erste Punkt ist wohl, dass in dem Sinne die Grundversorgung, was Grundversorgung ist, gestern nicht beschlossen wurde, sondern dass eben dieser Fachausschuss die Grundversorgung versucht festzulegen. Das ist eigentlich die Intention des Antrags gewesen. Mit Sicherheit gehört da auch IT mit rein. Dazu müssten wir tatsächlich aber auch detaillierte Zahlen aus der IT bekommen, was am Bedarf dastehen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob da eventuell Hermie jetzt schon etwas zu sagen kann. Ja, Hermie kann da leider nicht allzu viel sagen. Die Zahlen kann ich euch dann liefern, wenn sie die IT liefert. Genau, und dann würde eben genau der Fachausschuss gucken mit den Zahlen, die geliefert worden sind. Ich meine, wir haben eine Problematik mit Sicherheit, dass in der Vergangenheit sehr langfristige Verträge abgeschlossen sind, wo wir eben nicht einfach so rauskommen. Da müssen wir sehen, was wir machen können. Aber wie gesagt, da müssen uns tatsächlich erstmal sämtliche Zahlen oder beziehungsweise dem Fachausschuss dann sämtliche Zahlen vorliegen, sodass er dann auch beschließen kann, wie bringen wir was davon in die Grundversorgung mit herein und wie können wir das decken, und über den Rest müsste sich tatsächlich erstmal der Bundesverband oder beziehungsweise der Bundesvorstand dann eben den Kopf machen, wie machen wir das mit dem Rest. Gut, dann gebe ich jetzt weiter an Kyra, die, glaube ich, zuerst da war. Ja, also es geht eigentlich nur ums Prinzip mir mal wieder. Eine Frage wird dauernd gelöscht im Pad und ich möchte sie einfach stellen. Es muss hier auch keiner beantworten, aber dieses dauernde Löschen finde ich einfach blöd. Was sollte eigentlich diese unausgesprochen peinliche Aktion des Bundesvorsitzenden bei den Fragen von MC? Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich finde es trotzdem richtig, wenn man die Frage stellt und nicht dauernd aus dem Pad löscht. Ich glaube, da war mein kleiner Anfall von Zorn gemeint, den ich bei der Kandidatur von Herrn C. hatte, als er Kassenprüfer im Bund werden wollte. Ich kenne ihn seit einigen Jahren. Er ist mir mehrfach extrem unangenehm aufgefallen. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich wollte einfach nur klarstellen, dass ich nicht glaube, dass er zu einer konstruktiven Zusammenarbeit in irgendeiner Form in der Lage ist. Und das habe ich auf die Art und Weise gemacht. Wenn ich damit irgendjemanden irritiert habe oder gar persönlich verletzt habe, tut mir das leid. Aber das war an der Stelle einfach, ja, wie gesagt, meinem Zorn ob der Kandidatur oder meiner Irritation ob der Kandidatur geschuldet. Gut, dann der Ride of Parley. Ich springe nochmal kurz zurück zu 55. Ich habe das vielleicht ein bisschen zu gut versteckt, aber das war auch so ein bisschen die Frage nach der Einarbeitungszeit vom Christoph. Ach so, okay. Ach, Christoph ist da. Ja, natürlich bin ich da. Kann ich jetzt aktuell nichts sagen. Ich habe jetzt gestern mit die diversen Bufos Hände geschüttelt. Das war bislang alles. Also ich denke mal, wir werden uns da noch zeitnah zusammensetzen und werden dann einen Plan machen, wer, wie, wann, wo, was. Mit anderen Worten, Christoph ist seit 24 Stunden im Amt und hat noch nichts Wirkliches gemacht. Nein, ich habe die Welt noch nicht gerettet, aber ich arbeite dran. Das ist erschreckend, ganz erschreckend. Zugänge sind doch schon alle da, hat noch kein Ticket bearbeitet. Ich habe gerade eben, ich habe vor 30 Sekunden, es ist jetzt wirklich kein Spaß, vor 30 Sekunden die Mail von Markus Dränger gelesen und habe mich jetzt gerade eben angemeldet am OTS. Mehr konnte ich bisher nicht machen. Okay, genug geärgert. Entschuldigung. Gut. Also, wo sind wir denn? Zeile 58, ich gucke nochmal kurz, Tab springen, Saalmikro ist leer. Zeile 58, Satzungsänderungsantrag 001, Fachausschuss für Finanzen, nochmal, also im Protokoll, wir haben 239 Stimmen, 3 ungültig, 163 Ja, 74 Nein, das sind 68,2% Ja. Zu Beginn des BPT waren es knapp 500 Stimmberechtigte. Die Bedeutung dieses Antrags haben die Schatzmeister durch ihr gemeinsames Auftreten auf der Bühne verdeutlicht. Sollten solche Satzungsänderungsanträge, ich nehme an, das gilt nicht deutlich früher an der Reihe sein? Oh okay. Ja, das sollten Sie auf jeden Fall. Das hätten wir uns auch gewünscht. Also insbesondere auch alle Landesschatzmeister, die vorher noch da gewesen sind und dann eben nicht mehr mit auf der Bühne sein konnten, weil sie auch schon weg waren. Das war unser ausdrücklicher Wunsch eigentlich gewesen, aber es war andererseits natürlich auch von der Versammlungsleitung gesagt, wir behandeln keine Anträge, wo es Konkurrierende zu gibt. Dem mussten wir uns letztendlich beugen, sodass der so spät dran gekommen ist. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, er wäre sehr, sehr früh dran gekommen. Aber ich glaube, Segor wollte eben auch was zu sagen. Ja, ich würde gerne noch zwei Sätze dazu ergänzen. Jetzt rede ich wie Michael. Ich kann mich an Bingen erinnern. Im Vorfeld von Bingen, ich habe dort ja Versammlungsleitung gemacht, kam der Bundesvorstand und meinte, wir sollen doch am Samstag ein bisschen programmatische und Satzungsänderungs- und erst am Sonntag die Vorstandswahlen machen. Ich habe damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe sie davon überzeugen können, dass es Unsinn ist, weil wir nicht abschätzen können, wie lange die Wahlen tatsächlich am Ende dauern. Ein Bundesparteitag, auf dem ein Vorstand gewählt wird, halt dann auch tatsächlich einen kompletten Vorstand am Ende gewählt haben sollte und nicht mittendrin einfach abbrechen muss oder am Sonntagabend die letzten Wahlgänge um Mitternacht durchführen darf. Also da gibt es halt dann einfach die Problematik, dass wir nicht abschätzen können, wie lange die Wahlen dann insgesamt dauern. Und wir haben ja auch diesmal gesehen, das Schiedsgericht wurde am Sonntagnachmittag gewählt, die Kassenprüfer dann gegen 17 Uhr irgendwas. Das heißt, es war halt einfach nicht mehr Zeit auf diesen Parteitag, weil die Wahlen insgesamt halt einfach so lange dauern. Das Einzige, was man vielleicht machen könnte, wäre die Regularien für die Wahlen ändern, um einfach schneller zu sein. Oder wir machen es so abstrus und völlig fern der Realität wie die SPD, die ihre Wahlen mit irgendwelchen TED-Dingen durchführt. Das kann man machen, aber ich glaube, das wird sich in der Piratenpartei eher nicht durchsetzen. Wenn ich dazu auch nochmal einen Satz sagen darf, weil ich war ja auch in der Versammlungsleitung. Ihr habt es ja mitgekriegt, dass wir beim letzten Mal Kassenprüfer nicht gewählt haben. Das hing auch mit der Zeit zusammen. Das sollte uns nicht passieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir ziehen die einfachen Anträge, das heißt die nicht konkurrierende Anträge haben, einfach in die Auszählpausen rein. Wir haben da oben auf der Bühne wirklich Druck gemacht, so möglichst viele von diesen Dingen abzuarbeiten. Da kam es natürlich dazu, dass jetzt so ein Antrag, der gleich zwei Konkurrierende hatte, jetzt nach hinten gerutscht ist. Aber ihr habt es ja gesehen, wir waren mit den Kassenprüfern am Nachmittag gerade fertig. Jo, Alios am Saalmikro. Alios. Wir machen viel zu wenig GO-Battles. Antrag zur Veränderung der Tagesordnung, zur Geschäftsordnung. Nur als Anmerkung zu den Dings mal vorziehen, wenn ihr wollt. Also ihr hättet drüber abstimmen lassen können, ob er dem was. Alios, du bist ganz schlecht zu hören. Wir machen viel zu wenig was? GO-Anträge auf Änderung der beziehungsweise der Tagesordnung dann. Prinzipiell, Alius, hast du damit sicherlich recht, aber andererseits war ich sehr froh, dass wir exakt diese GO-Anträge nicht in dieser Masse hatten, wie wir sie sonst eigentlich kannten, weil das hält uns letztendlich noch viel mehr auf, als dass wir uns hinstellen und ständig sagen, GO-Antrag, weil jeder hält seinen Antrag für wichtig. Natürlich hielt ich diesen für extrem wichtig, dass ich ihn gerne vorn gehabt hätte, aber jeder hält seinen Antrag für wichtig und versucht ihn nach vorne zu pushen. Und das ist doch eine Geschichte, die uns gerade auf Bundesparteitagen immer sehr aufgehalten hat. Wobei ich glaube, Alios hat da Ironie mit versucht zu verpacken. Ich bin mir aber nicht sicher, weil die Verbindung recht schlecht ist. Gab's nicht einen? Das denke ich auch mal. Aber insofern konnten wir es jetzt auch nochmal erläutern, warum wir sowas eben gerade nicht machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es ungefähr 4 Anträge zur Geschäftsordnung, Änderung Tagesordnung. Könnte ungefähr hinkommen, ja. Also was aber verglichen mit früheren Bundesparteitagen definitiv nur noch ein Bruchteil ist. Christoph, du wolltest was sagen, oder? Nee, das sowas Ähnliches wollte ich jetzt auch sagen, muss ich nicht gleich sagen. Ja, gut, das wäre diese Frage gewesen. Es geht weiter mit Satzungsänderungsantrag 001. Wir sind wohl noch nicht fertig damit. Im Rahmen der Pro- und Contra-Reden vor der Antragsabstimmung wurde durch die Schatzmeister auf die Verbesserung für die Landesverbände bei der Verteilung bzw. den Auswirkungen von Eigeneinnahmen hingewiesen. Kann das der Schatzmeister bitte nochmal kurz erläutern? Natürlich, es ist zum Beispiel auch ein Punkt angedacht, aber auch dafür müssen wir sehen, dass wir auch zum Beispiel den P-Shop mit, einen Teil davon zumindest mit in die Grundversorgung bekommen. Der eine Punkt ist natürlich P-Shop, was Grundversorgung sein soll, ist das die Versorgung der Gliederungen mit Material. Das wird niemals gewinnbringend sein. Damit er gewinnbringend danach arbeiten kann, sollte es am besten auch sein, dass er natürlich viel externen Umsatz macht. Um es auch diesen Gliederungen zu ermöglichen, soll ein Job-in-Shop-System dabei entstehen, sodass jede einzelne Landesverband einen eigenen P-Shop im P-Shop erstellen kann und damit die Einnahmen, die er daraus erzielt, auch in seine Eigeneinnahmen mit ausweisen kann. Die Hauptaufgabe des P-Shops schlichtweg ist einfach die Versorgung der Gliederungen. Die Nebenaufgabe ist eben auch der Erziel von Gewinnen über externe Einnahmen. Wir vom Bund können uns nur über die Hauptaufgabe kümmern, die kostet. Das andere bringt Geld und genau daran soll auch gearbeitet werden. Und das hatten wir zumindest auch in dem Fachausschuss bzw. in dem Treffen mit eigentlich fast allen Landesschatzmeistern in Berlin im Hinterkopf dabei gehabt, dass wir ihn da eben auch gewinnorientiert aufbauen. Und das auch zum Vorteil jeder einzelnen Gliederung. Gut, Scarnet am Saalmikro. Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, ich bin zu hören. Kleine Anregung an euch. Wir sollten vielleicht die Stimmung mitnehmen und beide Seiten daran denken, eine Art Crowdfunding-Kampagne zu machen, zum Beispiel um ein bisschen Teilfinanzierung für einen programmatischen Parteitag zu bekommen und so ein bisschen Einnahmen darüber zu erzielen. Das ist ein Punkt, gebe ich nur als Anregung mit, weil es mir gerade in den Sinn kam. Das zweite möchte ich eine Nachfrage für die AG Quiraten stellen. Problem ist folgende. Wir wollten als AG in diesem Jahr einen neuen Queerflyer rausbringen für die CSD-Saison, haben den im April an die SG-Gestaltung eingereicht und er ist bis heute nicht fertig geworden, was uns nicht so weit gefällt. Soweit wir gehört haben, ist es an gewissen Problemen der SG-Gestaltung ein bisschen gescheitert und soweit wir wissen, an den Bund delegiert worden. Dazu eine Frage, mehrere Fragen. Einmal, gibt es da eine gewisse Aufschiebung durch den Bund oder den Bundesvorstand? Das ist die eine Frage. Die zweite ist, wer von euch wäre unser Ansprechpartner, damit wir die Sache vertrauensvoll klären können? Danke. Okay, also ich weiß, dass die SG-Gestaltung eine ganze Weile, mindestens ein halbes Jahr, relativ brach gelegen ist. Die Mailingliste ist so verwaist wie irgendwie ein verlassenes Dorf in, irgendwo im, im Wilden Westen. Also da ist lange Zeit nichts passiert. Beim Treffen der noch Aktiven aus der SG-Gestaltung vor einigen Wochen in, ich habe den Namen vergessen, den Ort vergessen, egal, haben sie zumindest besprochen, dass sie sich wieder zusammentun wollen, um das Ganze wieder voranzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass da aber einfach ein gewisser Rückstand oder ein gewisser Stapel an Aufträgen da ist, die einfach nicht abgearbeitet wurden. Was da jetzt dann als nächstes passieren könnte oder wie es weitergeht, kann ich dir im Augenblick wirklich nicht sagen. Kann ich was zu sagen? Hörst du? Ja, also ich war um 11 Uhr am Sonntag mit den Designern und den Webdesignern und diesem ganzen Volk irgendwie zusammengesessen und Paki hat dann irgendwie versucht, ein paar Leute zu akquirieren, weil er hat genau das Problem, wie es viele haben, nicht genügend Personal, sag ich mal, nicht genügend Leute, die mitmachen. Er versucht jetzt alles Mögliche, diese SGs und AGs wieder zu beleben und das wieder an, sag ich mal, an die Arbeit zu bringen. Das ist, fällt ihm gerade ein bisschen schwer. Wie uns allen, glaube ich, an vielen Stellen. Aber da ist er wirklich dran. Und gut, aber das hilft dir jetzt nur bedingt, wenn du händeringend auf den Flyer wartest, ne? Ja, dann mal folgende Nachfrage. Wäre das für euch ein Problem, wenn wir das Ding selbst erstellen? Ich würde sagen, im Augenblick nicht. Also es macht keinen Sinn zu sagen, wir haben eine SG, auf die warten wir, wenn die nichts tut, dann gibt es kein Ergebnis. Piratiges Mandat und so. Ich meine, du könntest höchstens eins machen. Du könntest Paki nochmal anpingen und gucken, wie zeitnah er antwortet und was du für eine Antwort bekommst. Und wenn dir das nicht weiterhilft, dann bleibt vielleicht tatsächlich nur der Weg, es selber zu machen. Oder was noch funktionieren könnte, es gibt ja eine Mailadresse, ich glaube sggestaltung@piratenpartei.de oder Christoph, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die auf die Mailingliste weitergeleitet wird. Das heißt, wenn Paki es tatsächlich gelungen ist, nochmal ein paar Aktive zu finden, dann könnte es sein, dass es tatsächlich zeitnah doch passiert. Welcher Weg dir sinnvoller vorkommt oder was am Ende sinnvoller ist, kann ich im Augenblick nicht sagen. Vielleicht ist es gut, beides zu machen. Wenn du nicht weiterkommst, melde dich einfach in den nächsten Tagen nochmal bei mir, dann kümmere ich mich drum. Okay, dann noch ganz kurz zu Paki. Ich habe mit ihm sehr gut reden können auf dem BPT, also liegt das dir definitiv nicht, hat auch Interesse daran. Das war's dann. Vielen Dank. Okay, danke. Jo, danke CC nochmal. Jo, einfach mal für die Aufzeichnung, die E-Mail ist raus. Dankeschön. Gut, keiner am Saalmikro. Jetzt guck ich mal kurz nochmal auf die Redeliste im Pad, die aber eigentlich ja mittlerweile eh obsolet ist. Und wir können weitermachen mit, ja, Zeile 59, aber ich würde euch bitten, schreibt eure Fragen chronologisch rein, unten dran, damit Fragen, die früher gestellt wurden, auch eine faire Chance haben, dran zu kommen. Trotzdem weiter in Zeile 59, weil überprüfen kann ich es eh nicht und ich probiere es nicht ständig im Timeslider rum. Die geheime Abstimmung des Satzungsänderungsantrags 1 wurde nicht gemäß der GO § 14.4 § 3 durchgeführt, ist damit sehr wahrscheinlich unwirksam und es wird sicherlich jemand dagegen klagen. Wie will der Bufe mit dieser unsicheren Rechtslage umgehen? Also ich für meinen Teil habe davon gehört, kenne die Bedenken, weiß allerdings noch nicht, was wir wirklich jetzt daraus machen und wie wir damit umgehen. Tut mir leid, die Frage kann ich im Augenblick nicht wirklich beantworten. Ich denke, wir warten einfach mal auf die Fakten und können dann nochmal wieder was dazu sagen. Jo, gut, so viel dazu. Dann, warum war die Europaabgeordnete Julia Reda nicht anwesend auf dem BPT? Julia Reda ist oder war in den USA, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, hatte keine Zeit. Gut, ja, die Folgefrage, die noch drunter stand, warum wurde am BPT und den Interviews nicht mehr auf Julias Erfolge eingegangen? Weil man in Interviews sehr häufig Fragen beantwortet, und die Fragen einfach danach nicht kommen und Journalisten ziemlich schnell genervt reagieren, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihnen irgendetwas anderes erzählen will. Und demzufolge, ja, macht es halt keinen Sinn. Gut, jetzt weiter im Pad. Die ruhige Linie des Bundesvorstands in den vergangenen Monaten war nötig, um die von gewissen Kreisen angestrebte Zerstörung der Partei zu verhindern. Wie will der neu gewählte Bufo dazu beitragen, dass die Partei wieder einschläft? Coole medienwirksame Aktionen müssen her und ich sehe es als keine Aufgabe des Bufo, das aktiv zu fördern. Ich möchte nicht, dass die Partei nicht wieder einschläft und ich sehe es als eine Aufgabe des Bufo. Da trollt wieder mal jemand im Pad. Ah ja, ich habe gerade überlegt, mir ist auf halbem Weg aufgefallen, dass in der Frage irgendwas fehlen muss, weil die keinen Sinn ergab. Okay, also tatsächlich ist es so, dass wir die mediale Aufmerksamkeit, die wir jetzt gerade bekommen haben, vielleicht wirklich nutzen sollten, weil wenn jetzt gerade schon mal in der Zeitung steht, die Piraten sind wieder da und man in den nächsten Tagen irgendwie oder nächstes Wochenende einen Infostand von den Piraten in den Innenstädten sieht, wo Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung gesammelt werden, dann verfestigt sich in den Köpfen der Wähler oder potenziellen Wähler dieses Bild, die Piraten sind wieder da. Ich glaube, das wäre eine der Möglichkeiten, das zu nutzen. Insgesamt ist es tatsächlich so, wie im Pad auch schon steht, es ist nicht es liegt einfach nicht in unseren Möglichkeiten, alleine die medienwirksamen Aktionen, die ich gebetsmühlenartig seit einem Jahr immer wieder mal ins Gespräch bringe, zu produzieren. Das ist etwas, was wir alle gemeinsam machen können. Was wir aber als Bund, als Bufo anbieten können, ist, wenn ihr irgendetwas habt, wobei ihr Unterstützung braucht oder wenn ihr etwas macht, wo es vielleicht cool wäre, wenn einer von uns von uns aufschlägt, weil halt in der Zeitung und in den Medien Titel irgendwie ziehen, dann sagt uns Bescheid. Ich habe heute beispielsweise eine Anfrage bekommen, da gibt's eine Veranstaltung, wo ich vor Ort sein sollte, um ein paar Takte zu sagen. Das ist relativ einfach. Da kommt eine DM oder eine E-Mail und dann lässt sich das klären, ob das geht oder nicht. Das ist nichts Spektakuläres und das kann jeder machen. Also einfach los, tut was. Wenn ihr uns dabei haben wollt, sagt Bescheid und dann kriegen wir da gemeinsam mit Sicherheit das eine oder andere hin. Was ich aber in dem Zusammenhang und an der Stelle schon mal erwähnen kann, ist, dass es am 5. September, das müsste der erste Samstag im September sein, einen Aktionstag geben soll. Das hat gestern die Gruppe, die sich draußen getroffen hat, um über Stopp VDS zu sprechen, für sich beschlossen. Also am 5. September soll es einen Aktionstag geben, an dem in möglichst vielen Städten in Deutschland noch einmal gesammelt Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das Wort gesammelt habe ich gerade schon verwendet, ne? Eben gesammelt werden, um möglichst viele zusammenzukriegen, weil wir Mitte September die Unterschriften fertig haben oder die Sammlung fertig haben müssen, um sie dann eben im Bundestag zu übergeben. Gut, der Satsch ist wieder am Saalmikro. Ja, bei dem Stichwort Vorratsdatenspeicherung fällt mir noch ein Termin ein, wo ich auch nochmal im Bundesvorstand richten wollte. Einen Tag vor unserem Landesparteitag plant man in Reutling auch durch uns die FSA durchzuführen mit anderen. Und wenn da einer von euch Zeit hätte als Redner, wäre das auch verdammt cool. Das wäre dann der 26.09. Okay, da ist das Problem, dass da der Landesparteitag in Niedersachsen ist. Könntest du mir einen kleinen Gefallen tun, mir eine kurze E-Mail schicken mit den Daten, dann kann ich zumindest mal gucken, ob wir es organisiert bekommen, weil möglicherweise reicht es ja, wenn Carsten in Niedersachsen ist, der ist ja eh da. Selbstverständlich gerne, danke. Danke. So, back to Pat. Bitte, ich sehe gerade schon wieder jemand schreibt in Zelle 63. Ich überspringe das jetzt einfach, weil das nicht fair ist gegenüber denen, die ihre Fragen ordentlich reingeschrieben haben. Jobby, darf ich kurz? Jo. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn jemand eine Frage hat, die er gleich gestellt haben möchte oder die ihm wichtig ist, dann kommt halt ans Mikro, redet mit uns. Das Pad ist eh nur ein Ersatz für die Möglichkeit, mit uns zu plaudern und war am Anfang einfach nur dazu gedacht, um schon mal Fragen vorzubereiten oder eben für den seltenen Fall, dass jemand Mumble nicht richtig benutzen kann, weil die Verbindung zu schwach ist. Jetzt hier zuzugucken, wie da irgendwelche Diskussionen sich im Pad entwickeln, ist wenig amüsant und am Ende einfach nur schade, weil wenn es nicht funktioniert, hatten wir schon mal, dann wird das Pad halt einfach zugemacht und das Thema ist erledigt. Wer dann nicht ans Mikro kommt, der kann halt gar nichts fragen. Jo. Ich sehe allerdings leider immer noch niemanden am Saalmikro, auch wenn ich natürlich das ähnlich finde und schöner fände, wenn wir die Fragen persönlich stellen. Ich mache dann trotzdem mal weiter in Zeile 63. Oder was soll dieser Verweis war, weil er der Antwort davor bedeuten? Ich werde aus dem Satz gerade nicht ganz schlau. Wurscht, Dennis, das war zwar nicht von mir geschrieben, aber tatsächlich ist die 63 quasi meine Antwort von der Zeile 58. Okay, dann ist das also mehr oder weniger vollkommen fehl am Platz. Gut, Dennis am Saalmikro. Jetzt haben wir jemanden, der reden kann und will. Jetzt. Hört ihr mich? Jo. Ja, und zwar planen wir was zur VDS. Und zwar bin ich gerade noch auf der Suche nach der Unterschriftenliste, die da beim Bundesparteitag auslag. Könnt ihr oder könnte jemand eventuell mir da mal den Link zum Downloaden zuschicken? Das wäre super. Danke. Entschuldigung, stopp ganz kurz. Nochmal, du brauchst den Link für das Formular, oder? Genau. Ich poste ihn gleich in den Chat. Danke. Das Mikro ist wieder leer. Und damit springe ich wieder rüber ins Pad. Wir sind bei 65. War der BPT 15.1 kostengünstig genug, damit wir uns ein BPT 15.2 als rein Programm- und Antragsparteitag leisten können? Beziehungsweise wann ist mit der Auswertung hierzu zu rechnen, um die Frage beantworten zu können? Grundsätzlich, natürlich war der BPT 15.1 kostengünstig genug. Um uns ein BPT 15.2 leisten zu können, müssten wir jetzt einen Nachtragshaushalt erstellen. Und wir hatten unseren Haushalt letztendlich tatsächlich so knapp kalkuliert gehabt, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir trotz aller Kostengünstigkeit 15.2 vollziehen können. Das können sich Lothar und ich aber ganz gern nochmal angucken. Und es gibt ja, glaube ich, auch gleich die Zusatzfrage, haben sich Geldsorgen des Bundes mit dem Schatzpreiser-Club nicht erledigt? Ja, sie haben sich, aber der Schatzmeisterclub müsste auch erst einmal zusammentreten, etwas beschließen, was wir in eine Grundversorgung reingehen. Das würde frühestens sowieso erst ab 2016 greifen und nicht schon 2015. Gut, danke. Kurze Nachfrage von mir. Bezieht sich die Aussage auch genauso auf ein BPT 16.1 im Januar oder Februar oder ist das eine Sache, die sich auf das Jahr 15 bezieht nur? Das wäre letztendlich etwas, was sich auf das Jahr 15 bezieht, weil wir für 16 ja auch noch kein Budget erstellt haben. Insofern müsste sich dieser Schatzmeisterclub auch ziemlich zeitnah zusammensetzen und erste Entscheidungen treffen. Hier schwebt natürlich auch noch ein bisschen das Damoklesschwert der Unwirksamkeit über uns, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns zusammensetzen und ich denke, wenn wir mit 15.1 schon jetzt so einen günstigen Parteitag hatten, können wir durchaus in dieser Preiskategorie 2 oder müssen wir sowieso in 2016 meiner Meinung nach 2 Parteitage machen, weil wir müssen einen programmatischen und eben einen Wahlparteitag haben. Gut, danke. Dann das Wort an den Bastian BB. Ja, hat aber nichts mit dem Thema von Steffen gerade zu tun. Nur das nicht, egal, kein Problem, hau raus. Ja, ich muss da jetzt mal eine Weile drüber nachdenken, ob ich die Frage stellen darf, wegen Datenschutz und so. Mich ereilen zurzeit einige relativ aufgebrachte Mails, dass auf diesem wunderbaren Parteitag Leute porträtiert worden sind und die Porträtfotos ins Internet gestellt worden sind. obwohl dem deutlich widersprochen worden ist. Nun ist der ja vorbei. Gibt ja auch eine Hausordnung. Was ich nur fragen wollte hier in dieser Listrunde, also kann der Bundesvorstand da noch was tun? Und wenn ja, was würde er tun wollen? B, gibt es hier noch weitere Betroffene, denen könnte man das vielleicht in einem Abwasch erledigen? Danke. Welchen Fotografen meinst du denn? Es gibt jemanden, der auf Flickr eine ganze Fotoserie abgebildet hat. Ich habe nichts gegen Fotoserie, nur wenn Leute deutlich widersprechen und ihm einfach untersagen, Dinge hier aufzunehmen, dann ist das nicht in Ordnung, aus meiner Sicht. Also wenn die Fotos auf Flickr sind, dann wird ja entsprechend ein Account dazugehören. Im Zweifelsfall würde dann auch irgendwie eine Kontaktadresse zu der zugehörigen Person da sein. Haben die Personen, die dir E-Mails geschickt haben, sich denn auch schon bei dem Betreiber des Flickr-Accounts in dem Fall beschwert und hat der irgendwas dazu gesagt? Das wäre vielleicht mal der erste Weg, den man gehen sollte. Ja, also die Reihenfolge in diesen Dingen ist mir schon bekannt. Es geht einfach nur darum, ob der Bundesvorstand das irgendwie mit in die Hand nehmen will oder sagt, ja, der Parteitag ist jetzt vorbei und wir können da gar nichts mehr machen. Also der Flickr-Account ist von dem Joachim und der Joachim ist Hesse und ich kenne ihn ziemlich gut und ich glaube nicht, dass er irgendetwas dagegen hat, irgendwelche Bilder runterzunehmen, wenn einer sagt, ich will das nicht. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich kann gerne nochmal mit ihm in Kontakt treten. Wenn es die eine oder andere Beschwerde gibt, dann schreibt mir einfach eine Mail oder schreibt ihm direkt mal eine oder schreibt sie mir. Ich vermittle dann um dieses Thema vom... Genau, das war der Sinn meiner Anfrage. Das hat mir sehr weitergeholfen, wird den Petenten auch weiterhelfen. Und wenn es dann noch jemand gibt, soll er mich anschreiben, kriegen wir das vielleicht alles in einer gemeinsamen Aktion hin. Ja, sonst wird das ausufern hier. Dankeschön. Und ja, zudem muss man noch dazu sagen, ganz, ganz kurz, der Flickr-Account, da steht überall drauf, wie er heißt und wie er zu erreichen ist. Ja, nun werde ich jetzt nicht für eine Aufnahme das hier sagen, ne? Ja, das ist klar. Es gibt zwei Flickr-Accounts, auf denen Fotos sind vom Parteitag. Es kann also sich auch um beide handeln. Ja, meine Güte, die Leute halt kontaktieren und wenn er nicht wisst, wie, dann sagt halt Bescheid. Joffrey, ich hätte eine Bitte. Ich habe vorhin darum gebeten, dass die Editiererei im Pad aufhört, nachdem das nicht funktioniert. Entweder du entscheidest jetzt, dass wir das Pad einfach ignorieren für heute, oder wir nehmen Timeslider von vor 5 Minuten, beantworten noch die Fragen, die drin sind, und ignorieren alles, was danach gekommen ist, weil so macht es einfach keinen Sinn, wenn die Leute, also wenn nur getrollt wird, dann hilft es halt nichts. Ich werde das mit dem Timeslider machen, denke ich, weil ansonsten verlieren wir auch sehr viele, teilweise gute Fragen und die Leute sind dann wiederum gezwungen, ans Mikro zu gehen. Aber das mache ich, ich mache jetzt mal kurz das mit dem Timeslider, bist du ein Stimmbürger, das Wort? Ja, hallo. Ich war im Timeslider drin, da stand eine Frage drin. Ich lese jetzt einfach vor. Scheinbar lassen die Kernthemen die Menschen hier kalt. Das bezog sich auf eine NTV-Meldung. Ich habe sie gerade nochmal gepostet. Und dann geht die Frage weiter. Sollte dann nicht das Friedensthema, Anführungsstrichen, Krieg, Rüstungsexporte und so weiter, nicht auch zu den Kernthemen gehören, da nur so ein friedliches, gemeinsames Leben auf diesem Kontinent möglich ist? Und das vom NTV ist von heute. Überschrift war: Datenschnüffelei lässt viele kalt, Deutsche fürchten sich vor Krieg und Terror. Okay, gib mir für die Beantwortung der Frage bitte mal 1 Minute Zeit, machen wir die nächste Frage, ziehen die vor, okay? Jo. Gut, dann, ich habe jetzt mal einen Timeslider aufgemacht, Version 3681, der Transparenz halber. Ich habe jetzt halt leider keine Zeit gerade vor mir. Trotzdestunichts, hier wäre die nächste Frage die mit dem Bio. Wie geht es jetzt weiter mit dem Bio? Was ist konkret geplant? Ach, jetzt sehe ich, 21:40:15 ist die Uhrzeit gewesen. Also Bio. Die Frage würde ich gerne auf nächste Woche Montag verschieben. Und zwar nicht, weil ich sie nicht beantworten kann, sondern weil wir noch keine Chance hatten, auch nur einen Satz dazu zu verlieren. Wir wissen nicht, was wir jetzt mit dem vom BSG anhängigen Verfahren machen. Wir wissen nicht, wie wir jetzt im Vorstand die Aufgaben verteilen, wie viele Ressourcen da sind, damit wir uns darum kümmern können. Aber ich will, dass das Projekt weitergeht. So viel kann ich schon mal versprechen. Gut, da die Frage so schnell war, stelle ich noch eine weitere und dann spiele ich den Ball zurück an Stimmbürger. Die nächste in meiner Version wäre jetzt, von Sigurd und Christus kamen auf dem WPT Sätze wie: Wir machen das gemeinsam, zusammen sind wir stark und ähnliche. Wenn wirklich auch der linke Flügel willkommen ist, hätte ich mir diesbezüglich klarere Worte zur Versammlung gewünscht. Tatsächlich wurden alle linken Bewerber hexenjagdmäßig nach ihrer Gesinnung befragt, bei den BUFO-Genehmen hingegen wurde die Möglichkeit der Kandidatenbefragung von Mitgliedern des BUFO für Lobhudelei benutzt. Mein Empfinden, selbst gemäßigte Linke sind unwillkommen und es wird alles dafür getan, dass sie die Partei verlassen oder zumindest nicht in einflussreichen Positionen sitzen. Ich habe bitte eine Stellungnahme des BUFO, vor allem von Sigurd und Christus hierzu. Na gut, da Christus nicht da ist, bleibt es an mir. Natürlich liegt es, glaube ich, ein Stück weit in der Natur der Sache, dass wenn ich mir so ein Projekt oder so eine Aufgabe oder anders, wenn ich mich für eine solche Aufgabe wie ein Amt im Bundesvorstand bereit erkläre, dass ich dann auch gerne tatsächlich mit Leuten zusammenarbeiten würde, die nicht von vornherein sagen, alles was ich sage ist Kacke, weil ich bin ein Idiot. Das mal so als als Grundtenor. Trotzdem ist es so, dass wir tatsächlich im Augenblick den Zustand haben, dass die Mitglieder des Bundesvorstands vielleicht insgesamt einem gemäßigten Teil der Piratenpartei zuzuordnen sind. Wir haben aber bei dem Bundesparteitag in in Würzburg halt einfach nur gewählt und ich hatte mit Sicherheit keine Möglichkeit, da irgendwelche Wahlen zu manipulieren oder könnte auch ich kann auch relativ sicher ausschließen, dass irgendwelche Wahlen manipuliert wurden. Das heißt, das ist ein demokratischer Weg. Das Ergebnis ist der aktuelle Bundesvorstand und wir werden unser Bestes tun, um jeden den Raum zu lassen, in dieser Partei Politik zu machen. Das ist das Versprechen, das ich gegeben habe und zu dem stehe ich auch. Gut, dann rufe ich jetzt die Frage vom Stimmbürger wieder auf. Jo, die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Das Problem ist, dass wir unsere Mitglieder gefragt haben, welche Themen in den kommenden Wahlkämpfen im Mittelpunkt stehen sollen. Und unsere Mitglieder haben die Frage beantwortet und Außen- und Sicherheitspolitik, und da würde ich das drunter verorten, was du vorhin als Thema genannt hast, wurde mit einer deutlich negativen Bewertung versehen und ist demzufolge unseren Mitgliedern kein Thema, mit dem wir in den Wahlkampf gehen sollen. Und um es ganz deutlich zu sagen, eine Partei, die ihre Wahlkampfthemen danach ausrichtet, was sie glaubt, dass die Leute auf der Straße gerne hören würden, wird mit Sicherheit kaum Erfolg haben, weil die ist einfach nur beliebig. Wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir uns mit den Themen, für die wir als Partei brennen und die Mehrheit unserer Mitglieder hat da ein sehr klares Votum abgegeben, kämpfen und nicht für das, was gerade irgendwie an irgendeiner Stelle Mainstream ist. Alles andere führt definitiv ins Nichts. Umso mehr ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Themen auch für die Leute wichtig werden. Weil es beispielsweise, wenn man es mal wieder mit den Grünen vergleicht, das Thema Umweltschutz, das wurde erst im Laufe der der 80er Jahre wichtig für die für einen großen Teil der Bevölkerung. Deswegen war es in den 70ern bei weitem nicht unwichtig. Und umso mehr, wie gesagt, müssen wir dafür sorgen, dass in der Bevölkerung die Überzeugung durchgreift, dass einfach auch die Datensicherheit und so weiter wichtige Themen sind. Einen Satz dazu sagen darf, mit Sicherheit ist es zurzeit so, dass Krieg und Terror Medien beherrscht und dass man sich davor fürchtet, ist völlig logisch. Aber wenn man sich mal anschaut, was vor, ich sag mal, 10 Jahren die Leute über Datenschutz gedacht haben, das war wie vor 30 Jahren über Umweltschutz, das hat keine Sau interessiert. Aber heute ist es ja nicht so, als würden sich die Leute dafür nicht interessieren. Das steigt. Immer mehr Leute interessieren sich dafür. Und da gibt es doch die ganzen NGOs, die das bei AK-Netzpolitik und wie die alle heißen, Snowden und diese ganzen Themen sind auf dem Tisch und sie werden langsam größer. Sie werden halt nicht schlagartig größer, sondern langsam größer. Und das ist Pfund. Also ich hätte jetzt da noch eine Nachfrage. Und zwar, wenn die Bevölkerung die Datenschnüffelei angeblich oder scheinbar kalt lässt, dann bräuchten wir doch so ein Bild wie bei den Grünen, Seko weiß das auch, die dieses Waldsterben damals transparent gemacht haben, also es hat jeder gesehen, ein toter Baum. Haben wir mittlerweile oder irgendjemand hier im Raum und auch den Zuhörenden schon irgendwie so ein Bild, in dem Privatsphäre, Datenschutz und Co. Die Leute dann eben nicht mehr kalt lässt? Nee, leider nicht. Aber kennst du den Artikel auf Heise, der vor ein paar Wochen dazu zu diesem Thema erschienen ist? So nach dem Motto, es gibt da quasi nur Illustrationsfotos mit irgendwelchen blinkenden Netzwerkequipment oder irgendwelchen Leuten im verdunkelten Raum mit Hoodie vor grüner Schrift. So sinngemäß. Also ist tatsächlich ein großes Problem, nicht nur für uns, sondern auch für Verlage, für Online-Medien und so weiter, da vernünftige Illustrationsfotos zu finden. Allerdings gab es schon mal die Überlegung, ich hatte mal vor, einen Designpreis oder irgendetwas derartiges auszuloben, um die Kreativität da ein bisschen in Bahnen zu lenken. Muss allerdings zugeben, dass das eins der Projekte ist, die mangels Zeit in der letzten Amtszeit dann am Ende eben nicht mehr umgesetzt werden konnten. Ich habe es allerdings noch in einem Pad in einer Schublade und denke, ich werde das mal nochmal rausziehen, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine unserer Aufgaben ist, nämlich diese sterbenden Bäume der Digitalisierung irgendwie zu symbolisieren oder zu visualisieren. Ich bin da dran, aber nein, tut mir leid, die Antwort ist, wir haben noch wirklich nichts, was dazu gut geeignet wäre. Ich muss mal einfach sagen, also die Aktion, die wir immer mal wieder gern durchgeführt hatten, die Geschichte mit den aufgerissenen Briefumschlägen in den Briefkassen, führt das den Leuten, glaube ich, am besten direkt vor Ort vor Augen, was das ist. Inwieweit man das noch verbessern kann, müsste man natürlich mal sehen. Ist nicht gerade meine Stärke, das irgendwie zu verbessern. Aber ich glaube, das war so eine Aktion, die das wirklich am besten vor Augen führt. Ja, und Bastian Bibi sorgt für Kohle. Finde ich gut. Okay. So, jetzt, ich wollte gerade mal fragen, wir haben es jetzt 10 Uhr. Allerdings waren alle bis auf, ich glaube, The Bug tatsächlich noch vor 10 hier oben. Jetzt ist die Frage, wollen wir die 3 Fragen noch mitnehmen? Doch, das machen wir. Gut. Bug, nimmst du nicht übel. Ich hatte eigentlich geschrieben, ich hätte die Rednerliste geschlossen. Ich glaube, du bist erst danach hoch. Wir machen jetzt erstmal die ersten 3. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Schreibreform war zuerst da. Ja, sind mehrere Dinge, gehen aber schnell. Christoph, bitte einmal am Server registrieren, sonst können wir Mumble-Admins dir keine Rechte geben als neuer Bufo. Zweitens... Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Ich bin jetzt kein großer Mumble-Profi. Magst du mir eine E-Mail schreiben, was ich zu tun habe? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich dir so eben sagen. Du klickst oben in deinem Mumble-Client auf Selbst und dann auf Registrieren und dann bist du fertig damit. Oh ja. Das war ja einfach. Danke. Dann kann ich euch nicht gleich die Rechte geben. So, und jetzt habe ich noch eine Sache. Jedes Mal, wenn ein Bundesvorstand sagt, wir haben da diese Umfrage, kriege ich ja schon Schnappatmung. Ne? Ich habe das Ding ja lang und breit kritisiert. Ihr zwingt mich hier zum Handeln. Ich würde gerne Folgendes tun. Die Umfrage ist breit kritisiert worden, gerade auch vom linken Flügel in der Partei. Wenn ihr danach handelt, würde ich gerne euch die Kritik mal sehr sachlich zusammenfassen in einem schönen PDF, warum die Umfrage meiner Meinung nach nicht taugt, um da irgendwas draus abzuleiten. Und zweitens gerne eine neue erstellen, die dann anschließend den Vormann vorlegen, die noch da sind, und vielleicht auch dem Kollegium und vielleicht so 3-4 Leuten aus der Mitte, die dann nochmal drüber gucken und 2-3 Statistikern und euch das Ding unter die Nase halten als Antrag, damit ihr noch eine Umfrage machen könnt. Wenn ihr Rest habt und das die Themen sind, ist alles schön. Dann gibt es da auch nichts mehr zu kritteln, dann kann aber auch keiner mehr meckern. Würdet ihr das tun, wenn ihr die Sachen geliefert kriegt? Können wir es in 2 Schritten machen. Du produzierst das PDF, wir gucken uns das als ersten Schritt mal an und wenn die Kritik, die da drin ist, wobei ich weiß, dass deine Kritik, dass deine Schreibfähigkeiten durchaus beeindruckend sind. Okay, also wenn das dann so einigermaßen passt, den zweiten Schritt dann zu machen, weil grundsätzlich ja, es sollte denkbar sein, dass wir eine neue Umfrage machen oder eine weitere Umfrage machen, um das zu detaillieren oder so. Kein Thema. Gut, danke. Gut, war's das, Schreibi? Ja, scheinbar schon. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, wer zuerst dran war. Ich glaube aber Bayerman. Ja, hallo, hört man mich? Jo. Es geht nochmal darum, der Faxe hat mich da drauf gebracht beim Bundesparteitag. Und zwar denke ich, wie wäre es, wenn wir das grundsätzlich bei dem Parteitag zuerst machen würden, unseren Toten zu gedenken. Ich denke, das wäre der Respekt ihnen gegenüber grundsätzlich angebracht, oder? Was meint ihr dazu? Also ich spreche jetzt mal für die Versammlungsleitung, nicht als Bufo, weil wir würden das, also hätten das am Wochenende sofort gemacht, natürlich. Gut, war's das? Und kann ich zur nächsten Frage gehen oder hat noch jemand was dazu? Also ich denke auch, dass das tatsächlich eine Sache der Versammlungsleitung ist. Wenn die VL sagt, dass sie das macht, dann ja, sicher. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was der Bundesvorstand dem Bundesparteitag vorgeben sollte. Der Parteitag ist das oberste Organ, nicht Land. Aber kann man das nicht irgendwie grundsätzlich aufnehmen, dass man das grundsätzlich so macht? Sagen wir mal so, die Information muss halt da sein. Und wenn die Information vorliegt, wird das sofort gemacht, da bin ich mir ganz sicher. Ja, das sehe ich eben auch so. Wie gesagt, ich fand's gut, ich fand's richtig. Ich denke auch, dass das in Zukunft jederzeit gemacht wird. Nur ist es eben nichts, was der Bundesvorstand dem Bundesparteitag aufgeben kann. Da ist die Rangordnung verkehrt. So, und dann glaube ich, kommen wir zuletzt zu Desur. Ja, hallo. Ich hoffe, man kann mich halbwegs gut verstehen. Ja, ich habe so ein Rauschen im Hintergrund. Ich weiß, es hört sich an wie ein offenes Skylight, aber kann mich leider auch nicht erinnern. Ja, meine Frage ist, inwieweit sich der Bufo bewusst ist, dass er sich jetzt in seiner Amtszeit sehr viel um die Ehrenamtler kümmern muss, weil also es ist nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit, sondern halt auch in vielen anderen Bereichen habe ich mitbekommen, dass da eine relativ hohe Unzufriedenheit ist. Ich glaube, man könnte dieses Problem oder viele der Probleme eingehen, wenn man einfach mal auf die Leute zugeht und mit ihnen redet, also Schnüppel und Streicheleinheiten mitbringt. Ja, inwieweit ist euch das bewusst, dass ihr das tust? Also wir wissen, wir haben tatsächlich mitbekommen, dass in der Vergangenheit immer wieder einige waren, die unzufrieden waren. Wir versuchen das so, oder wir versuchen die Kritik aufzunehmen, zu verstehen und auch tatsächlich zu beseitigen. Inwieweit es dann tatsächlich möglich ist, wird sich zeigen. Meine Hoffnung ist immer noch, dass es trotzdem möglich ist, eben konstruktiv miteinander zu arbeiten, selbst wenn die Situation insgesamt mal ein bisschen schwieriger ist. Ich bin da an einigen Punkten nicht ganz glücklich, aber jetzt gerade auch nicht verzweifelt. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen tatsächlich wieder ein bisschen beruhigen können und sich die Lage da insgesamt entspannt. Okay, danke. Gerne. Ein Punkt hätte ich noch. Ist der Bug noch da? Weil du standst vorhin am Mikro, mach's fertig, dann haben wir alle abgearbeitet und niemanden weggeschickt. Ich glaube, auf die Minute können wir noch. Das finde ich gut, dann kann ich auch ruhiger schlafen. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Das ist niemand. Okay, bin nicht ganz so empfindlich, danke. Ja, ich hatte es schon hier nebenbei in den Chat reingeschrieben. Mein Vorschlag mit dem Vermitteln von unseren Kernthemen ist, wir müssen einfach schauen, woran können wir die richtig gut vorführen. Und da, wo ich jetzt im Moment wirklich konkrete Beispiele habe, ist halt das mit der Transparenz, dass wir halt da auf der Kommunalebene etliche Leute haben, die nehmen einfach lokale Haushalte und die kommunalen Betriebe auseinander und zeigen damit den Bürgern, was man mit Transparenz eigentlich erreichen kann. AG Energiepolitik hatte ja auf dem Parteitag jetzt dieses Projekt vorgestellt, dass die Netzdaten da von der Bundesnetzagentur abgetrotzt wurden. Und im Moment eine Analyse läuft, um einfach mal rauszufinden, was brauchen wir wirklich an Netzausbau, was ist lobbygetrieben, was ist durch irgendwelche wie auch immer gearteten Interessen halt einfach nur getrieben und hat mit der Realität nichts zu tun. Das könnte für uns im Bundestagswahlkampf ein richtig gutes Teil werden, weil wir damit nämlich auch wieder super zeigen können, was haben wir eigentlich davon, wenn der Bürger wirklich mal auf Daten gucken kann, die normalerweise unter Verschluss sind. Und solche Sachen müssen wir einfach versuchen zu finden für die ganzen anderen Themen, wie auch die Datensicherheit, dass wir also da demonstrieren an praktischen Beispielen, was kann da eigentlich alles schiefgehen, was kommt da auf uns zu, wenn wir nicht langsam anfangen, gegenzusteuern. Ja, ich bin ganz bei dir. Ich bin... Können wir die Diskussion nächsten Montag nochmal aufnehmen? Ich werde versuchen, da zu sein, ja. Wäre cool. Gut, ich versuche auch mit da zu denken. Also für jetzt ist es zu komplex und zu umfangreich. Es wäre aber schade, es verloren gehen zu lassen. Nur, wie gesagt, ich kann nicht mehr. Ja, okay. War auch eher als Denkanstoß als Diskussion gedacht. Okay. Dann lass uns nächste Woche nochmal drüber reden, bitte. Gut. Gut, und dann glaube ich, können wir für heute Schluss machen. 22.10 Uhr. Ich bitte dann darum, natürlich die Aufnahme zu beenden. Ich danke den Bufos dafür, dass sie sich ins Feuer gestellt haben. Ich danke den Zuhörern fürs Zuhören und den Fragestellern fürs Fragestellen. Und hoffe dann, dass wir uns nächsten Montag in alter Frische wieder hören.